Der Titel heißt Aralprediger und die Kolumne geht so. Der ADAC hat 19 Millionen Mitglieder, sagt er. Der Verein ist Deutschland auf Rädern. Hilfreich und gut, edler noch als das Deutsche Rote Kreuz und Mainz, wie es singt und lacht. Kaum eine Institution genoss bisher so viel Vertrauen bei den Deutschen wie der ADAC, greinte Spiegel Online. Vorbei, verweht, nie wieder. Als von den 13,8 Millionen Beziehern der ADAC Motorwelt bei der Wahl des besten Autos so wenige mitmachten, dass der Sieger auf nicht mehr als peinliche 3.409 Stimmen kam, hat der ADAC einfach eine Stelle drangehängt, 34.299. Überall wurden Sinnfragen gestellt, als wäre, wer an den ADAC und irgendwelche Siegerautos glaubt, noch um den Verstand zu bringen. Ein wenig mehr Interesse verdient die Frage, warum gerade die Volksgenossen immer häufiger auffällig werden, die es von früh bis spät mit der Moral haben. Um es im Wortschatz des geliebten Altkanzlers Schröder zu sagen, warum es zumeist die Freunde des Anstands sind, die sich besonders unanständig betragen. Um mit diesem Zeugen zu beginnen. Warum ist der Kämpfer gegen das Schmarotzertum, Klammer der Arbeitslosen und der Ausländer, einer der robustesten Abgreifer, der, obwohl vom Staat fürstlich alimentiert, jedes Mandat in einem Aufsichtsrat und jeden Beraterjob mitnimmt? Warum Geschäfte, die man selbst eingefädelt hat, am meisten bringen, ist keine Frage. Schamlos auch Schröders Superminister Wolfgang Clement. Man spart Zeit und Platz, wenn man die Aufsichtsräte zählt, in denen er nicht sitzt. Wem der Mann ohne Fähigkeiten im Amt zu Diensten war, der zahlt ihn nun aus. Die Energiekonzerne wie die Zeitarbeitsbranche, der billigste Arbeitskräfte zugetrieben hat. Im Juli 2012 übergaben die Arbeitgeberverbände Clement den Vorsitz im Kuratorium ihrer Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die Klasse dankt. Fischers Josef fischt fette Fische, die er als Gründer mit viel Raffinement angefüttert hat. Bei den Energiekonzernen RWE und OMV, bei BMW, bei Rewe und der Siemens AG, der er zusammen mit Madeleine Albright als, Zitat, Berater in außenpolitischen und unternehmensstrategischen Fragen behilflich ist. Ob zu diesen auch die traditionell guten außenpolitischen Beziehungen von Siemens zu den Ayatollahs und ihren Bombenträumen gehören? Da nehmen sich Walter Riester, der zum Dank für die Privatisierung der Altersvorsorge für ein paar hunderttausend Euro der Versicherungskonzerne durchs Land tingeln darf, oder Guido Westerwelle, der sich von dem Unternehmer Ralf Dommermuth, der einen guten Teil seines Vermögens von 2,3 Milliarden Dollar der Steuerpolitik der Bundesregierung verdankt, eine Westerwelle Foundation, gemeinnützige Stiftung für internationale Verständigung, hat einrichten lassen, um auch als Ruheständler Reisen in die große weite Welt von der Steuer absetzen zu können, da nehmen sich Riester und Westerwelle geradezu charmig aus. Was so viel Vertrauen, fast so viel Vertrauen wie in den ADAC, setzen die Deutschen in ihren Helmut Schmidt. Durch die Feier seines 95. Geburtstags in Hamburgs Thalia-Theater führte als Moderator sein Freund, der Editor-in-Large, Theo Sommer, der derzeit vor Gericht steht, weil er 500.000 Euro nicht versteuert hat, aus Schusslichkeit oder Schlamperei, wie er sagt. 500.000 kann man schon mal verschüsseln, wenn man nicht gerade von Hartz IV überleben muss. Seine Verteidigung hat Sommer bei einem anderen Hoffnungsträger abgekupfert, bei Karl Theodor von und zu. Zitat Sommer, ich habe mich immer in erster Linie um meine Arbeit gekümmert. In den wenigen Jahren, um die es hier geht, habe ich 5 Bücher geschrieben, deren Abfassung hat mich bis spät in die Nacht beschäftigt. Hätte Sommer bei Karstadt Socken im Wert von 15 Euro geklaut, Helmut Schmidt hätte ihn fallen lassen wie eine Potato at large. Hoch über den gewöhnlichen Abgreifern steht die erste Kanzlerin, die in der bargeldlosen DDR keine Gelegenheit zu entsprechender Sozialisation hatte. Wozu Angela Merkel darum allenfalls taugt, ist das Verputzen von bröckelnden Stützen der Gesellschaft. Da konnte es denn geschehen, dass sie vor aller Welt auf der Tribüne vom Wembley nicht nur dem kriminellen Karl-Heinz Rummenigge, der gerade versucht hatte, zwei Uhren am Zoll des Münchner Flughafens vorbeizuschmuggeln und dafür später zu einer Geldstrafe von 249.900 Euro verurteilt werden sollte, sondern auch, und über alle vier Backen strahlend, dem kriminellen Uli Hoeneß die Hand drückte, damit die Klassenjustiz nicht zweifelt, was von ihr in dessen Fall erwartet wird, nämlich in dubio pro amigo, statt Gefängnis eine gebührenpflichtige Verwarnung. Der Hinweis schien nötig, weil die Strafkammer am Landgericht München II als renitent gilt, ganz anders als das CSU-Leibgericht München I, das den Parteifreund Otto Wieshoy, der 1983 auf der Autobahn München-Nürnberg im Suff mit 1,75 Promille den 67-jährigen Rentner Josef Rubinfeld totgefahren und dessen 41-jährigen Begleiter schwer verletzt hatte, mit einer Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe von 20.000 Mark davonkommen ließ. Später wurde er als bayerischer Verkehrsminister und schließlich als Vorstand für Wirtschaft und Politik der Deutschen Bahn AG resozialisiert, durfte aber wegen Erreichen der Altersgrenze leider die Versorgung seines Kollegen Ronald Pofalla nicht mehr miterleben. Die hier naheliegende Frage, warum Firmen ihr schwer ausgebeutetes Geld an Leute verplempern, die einfach für gar nichts zu gebrauchen sind, an den mehrfach auf den Kopf gefallenen Rudolf Scharping etwa, den ruhmreichen Betreiber eines serbischen Fötengrills, der als geschäftsführender Gesellschafter der Firma Strategie, Beratung, Kommunikation sozialdemokratische Kommunalpolitiker zum Verschenken öffentlichen Eigentums an Spekulanten, Public-Private Partnership nennt sich das, beschwatzen soll, lässt sich leicht beantworten. Es sind dies Botschaften an die Vollpfosten, die noch im Amt sind, dass auch sie dereinst nicht vergessen werden. Was auf der Direttissima zu Andreas Scheuer führt, Seehofers neuem Generalsekretär, der sogar in Passau wegen einer gnadenhalber mit befriedigend bewerteten Magisterarbeit nicht zum Doktorat zugelassen worden war, deshalb die Kopie einer Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung mit dem Nonsenstitel »Die politische Kommunikation der CSU im System Bayerns« nach Prag schickte und dort, wohl unter Hinweis auf sein Bundestagsmandat und die deutsch-tschechische Freundschaft, zum Moldau-Doktor getauft wurde. Scheuer ist in guter, in bester Gesellschaft. Sein Parteifreund Gutenberg hatte seine Doktorarbeit nicht mal gelesen. In Frank-Walter Steinmeiers Dissertation steht auf jeder vierten Seite ein Plagiat. Silvana Koch-Merin hat abgekupfert. Die sittenstrengen Norbert Lammert und Annette Schavan reden sich raus. Die Migrationsstreber Margarita Matiopoulos und Georgios Chatzimarkakis haben sich immer strebend bemüht und auch der CDU-Landtagsabgeordnete Dieter Jasper aus NRW. Geschätzte Dunkelziffer, wenn man die von arbeitslosen Akademikern gegen Bezahlung ordentlich erstellten Dissertationen dazuzählt, ein Drittel aller Doktores. In der Schweiz übrigens kann man nicht nur Unversteuertes verstecken, man kann auch Doktortitel kaufen, wie es Kai Schürhold, OB-Kandidat der CDU in Landau, getan hat. Kennen Sie reiche Leute? Dann haben Sie schlechten Umgang. In Deutschland gibt es 17.000 Einkommensmillionäre. Allein 2013 haben sich 25.000 Steuerhinterzieher selbst angezeigt. Die oberen 10.000 dieser Gesellschaft sind ein Sumpf. Sollen sie fälschen, betrügen, sich schmieren lassen, koksen, wie es ihnen beliebt, wenn sie uns nur verschonten mit ihrer Moral. Man sollte Seehofer, in dessen Land und Partei die Kriminalität der guten Gesellschaft dichter sein dürfte als in Chicago südlicher Abschnitt, bei seinem Wort »Wer betrügt, der fliegt« nehmen und Bayerns Bourgeoisie zum fliegenden Klassenzimmer machen.